F. Ich brauche ein Flugticket nach Oslo. Ich möchte nächste Woche am Mittwoch fliegen. Was kostet das? Möchten Sie ein einfaches Ticket oder auch zurück? Ist es mit Rückflug billiger? Nein, das ist der gleiche Preis. Hin und zurück kostet 301 Euro und der einfache Flug kostet 150,50 Euro. Dann nehme ich den einfachen Flug.